Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Hier beginnt ein neues Niemandsland. Guten Tag. Von 13 bis 15 Uhr. Auf Contrabanda FM 91.4, direkt von hier aus dem Herzen einer großen Stadt, von der Plaza Real de Barcelona. Wir sind auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Niemandsland. Es ist Montag, der 3. Juni 2019. Bienvenidas und bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Zum Einstimmen heute ein Lied von Herrn Udo Lindenberg. Udo Lindenberg ist ja kein Unbekannter hier im Niemandsland und in der deutschsprachigen Rock- und Popwelt. Er nennt sich diesmal König von Scheißegalien. Das Video dazu ist sehr lustig, sehr ansehnlich und ich spiele mal das Lied. Es ist übrigens auf der Melodie von Walk on the Wild Side aufgebaut. Eine ganz schön beknackste Welt, in der wir leben. Jeder will was. Totale Hektik. Ist ja heute gerade sehr wichtig, sich nicht runterziehen lassen von Kleinkrams. Zwischen Ironien und Lapidarien, gleich hinter den Bagatellen, liegt mein Königreich. Da muss ich hin. Wenn die Welt mal wieder untergeht und Vulkane explodieren, mir die Sinnflut bis zum Hals steht und die Zeitgeister kapitulieren und ich fühl mich umzingelt von der Menschenarmee, schlaue Schnacke, wohin ich aussehe. Die wollen mir erzählen, von Hamburg bis Laos, wo es lang geht in diesem Chaos. Dann bin ich so frei und sag, hören Sie mal, Mann, lecken Sie sich selber an meinen Arsch, kommen Sie nicht ran und nerven Sie mich nicht mit Ihren Lappalien. Ich bin der König von Scheißegalien. Ich bin der König von Scheißegalien, König von Scheißegalien. Nerv mich nicht mit dein Lappalien, König von Scheißegalien. Tausendmal schlief, schreibt den läppischen Abschiedsbrief. Wenn sie die Biege macht und mit dir bricht und der neue Freddy grinst dir gemein ins Gesicht, dann fängst du zu kotzen an und es geht dir so miese und du denkst, jetzt kommt die Endlife-Krise. Wo sie den Strick oder die 9 mm. Doch der Nervenarzt sagt, killen sie sich später. Sie sind doch der König von Scheißegalien. König von Scheißegalien. König von Scheißegalien. Da stehen sie doch drüber, da fliegen sie doch rüber. Job, da machst du dich reichlich krumm. Und da kommt dieser Oberfuzzi auch noch richtig dumm. Dann sagst du, nehmen Sie Ihre Meinung und falten Sie sie klein und dann schieben Sie sie da rein, wo die Sonne nie scheint. Ich bin der König von Scheißegali. König von Scheißegali. Wer sich in den Wirren dieser Welt nicht mit Lappalien abgibt und den Blick aufs Wesentliche nicht verliert, der ist der König von Scheißegal. Denn einer muss den Job hier machen, ne? Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Fat City. Fußballblues, gesprochen übrigens von Herrn Jörg Fauser. Ja, manche erinnern sich an den Schriftsteller des Schneemanns. Fat City Fußballblues. In der 81. Minute passierte es. Ich stand gerade oben an der Bude, um das letzte Bier zu holen und hörte das Geschrei. Ich drehte mich um und sah den gegnerischen Linksaußen den Ball völlig freistehend aus vollem Lauf in den Kasten donnern. Die Schwarz-Blauen standen belämmert rum. 0:1 und das gegen den Abstiegskandidaten. Fat City Fußball Blues. Ich ging mit dem Bier runter zu Schotte und der sagte nur, komm, nichts wie weg. Die Affen kriegen höchstens noch einen rein. Es war wirklich ein mieses Spiel gewesen. Und dazu hat es unaufhörlich geregnet. So widerlich kalter November in diesem Regen. Und jetzt riefen die Leute, aufhören, aufhören. Also sie hatten auch keinen Schwung mehr. Genau wie die auf dem Rasen. 500 von den 700 hatten noch ihren Hangover vom Samstagabend und nach fast 2 Stunden in der Kälte brachten sie keine Wut mehr zusammen. Nur noch gehässigen Ärger und Selbstmitleid. Und jeder sagte beim Rausgehen, das war's, die sehen mich nicht mehr. Und nächsten Sonntag würden sie doch wieder hinlatschen und ihren Heiermann löhnen. Mit der Bierdose in der Hand frustriert dastehen. Fat City Fußball Blues. Dann der Weg vom Hang hoch zur Allee. Immer im Regen und es wurde jetzt immer kälter und die Bäume waren schon fast kahl. In den Kleingärten hockten die ersten Krähen und Schotte sagte, erst musst du sowas ansehen und dann das hier. Das geht einem unter die Haut. Ich hätte Lust, alles hinzuschmeißen. Und zu Hause noch die Alte, die mich nicht ranlassen will, wenn ich einen sitzen hab. Scheiße, wohin man guckt, scheiße. Wir gingen also ins Fass und der erste Rentner am Tisch links fragte gleich, Ei Schotte, wie habt denn gespielt? Schotte wurde rot und brüllte den Mann an, lass mich in Ruhe. Und ich sagte, Schotte, der kann doch nichts dazu. Und Schotte sagte, dann soll er erst recht sein Maul halten. Dann tranken wir unsere 20 Schöppchen und fütterten die Musikbox, ohne überhaupt hinzuhören. Und die neue Bedienung hatte eine ziemlich gute Figur und wollte uns dazu animieren, mit den Würfeln Asbach auszumachen. Aber wir haben sie nur ausgelacht. Fat City Fußball Blues. So, das war Jörg Fauser. Denn einer muss den Job hier machen, ne? Ja, das war Udo Lindenberg in seinem schnoddrigen Jugendton. Der ist ja weit über 70 schon mittlerweile. Aber kommt noch ganz gut rüber, der Alte, oder? Gut, wir haben ein Fest in Aussicht. Und zwar gibt es am 9. Juni in Canmasdeu das große Kontrabandafest zum 28. Bestehen unseres Freien Radios. Ich werf mal gerade die Cunha, die Catalano-sprachige. Vine a celebrar los 28 años de Contrabande FM, la teva ràdio lliure a Barcelona. T'esperem el 9 de juny a partir de les 11 a Can Masdeu, camí de Sant Lázaro número 12, metro Canyelles, autobús 47. Un diumenge diferent. Tindrem música en directe. Taller de ràdio. Ràdio en viu. Espai infantil. Bon menjar i bona beguda. Celebra la nostra ràdio lliure i no comercial els seus 28 anys en antena, a la muntanya de la ciutat, enmig de la natura. T'esperem. T'esperem. T'esperem. T'esperem. T'esperem. T'esperem. Gut, wir erwarten Sie in Canmasdeu am 9. Juni. Wir werden nachher noch weitere Infos zu diesem Thema durchgeben. Kommen wir nun zu unserem historischen Teil, der Spanische Bürgerkrieg, in Augenzeugenberichten aus der Perspektive verschiedener Protagonisten, hier seit 2 Jahren dargestellt im Niemandsland. Wir befinden uns schon in der Folge 121. Es geht noch einmal um den dramatischen Abzug der internationalen Brigaden nach der Niederlage auf dem Schlachtfeld und nach den Verhandlungen mit dem Völkerbund in London. Es lebe der Tod. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 121. Abzug der Interbrigaden, dritter Teil. No pasarán. Pasaremos. Se trata de aplastar para siempre al fascismo. Y ello sí hace falta a pesar del gobierno. Tal vez un día no lejano, este mismo gobierno tenga necesidad de los militares rebeldes para destruir el movimiento obrero. Januar 1939. Er wollte Spanien nicht so einfach verlassen an diesem 26. Januar 1939. Der Krieg war für die Republik verloren, das wusste der tschechische Interbrigadist Adolf Adavodica, der in der Einheit Checo Balcanico des Bataillons Divisionario der 45. Division gekämpft und an diesem Tag Geburtstag hatte. Er gehörte zu den Interbrigadisten, die am 9. Januar dem Ruf der republikanischen Regierung gefolgt waren, den Rückzug der spanischen Volksarmee und die Evakuierung der Bevölkerung zu sichern, die auf der Flucht vor den faschistischen Truppen war. Wenigstens einmal noch wollte Wodicka auf die Faschisten schießen, aber die spanischen Soldaten, von deren MG-Stellung aus man schon den heranziehenden Feind sehen konnte, wollten ihn nicht an die Waffe lassen. Erst als er ihnen sein Carnet Militar, sein Soldbuch zeigte, aus dem zu ersehen war, dass er an diesem Tag 25 Jahre alt wurde, überließen ihm die spanischen Kameraden das Maschinengewehr und er konnte seinen Geburtstag mit mehreren Feuerstößen auf den verhassten Feind feiern. Die meisten der etwa 7000 Interbrigadisten, die sich seit dem Oktober 1938 in den katalanischen Demobilisierungslagern befanden, waren wie Ada Wodica bereit, auch weiterhin gegen den Faschismus zu kämpfen. Obwohl die Regierung des Ministerpräsidenten Juan Negrín beschlossen hatte, sie von den Fronten abzuziehen, und obwohl dieser Beschluss von einer Kommission des Völkerbundes kontrolliert wurde, kam es aus Sorge um den Schutz der Zivilbevölkerung zum sogenannten zweiten Einsatz der internationalen Brigaden. Am 25. Januar hatten sich in Granollers, etwa 35 Kilometer nordöstlich von Barcelona gelegen, um die 1500 vor allem deutsche und österreichische Interbrigadisten versammelt, die zumeist der 11. Brigade angehört hatten. Der letzte Kommandeur dieser Brigade, der Österreicher Anton Dobritzhofer, der sich in Spanien Adolf Reiner nannte, appellierte an sie, noch einmal an die Front zu gehen. Seit vielen Wochen lässt man uns nicht über die Grenze, obwohl wir demobilisiert sind, und das nicht auf eigenen Wunsch, sondern durch höhere Gewalt. Aber die Faschisten denken gar nicht daran, ihre fremdländischen Truppen nach Hause zu schicken, und sind mit zehntausenden Italienern und deutschen Legionären in Katalonien eingefallen, stehen vor den Toren Barcelonas und bedrohen den Norden. Die Regierung hat ihren Sitz nach Figueras verlegt und bittet uns, zum Schutz der Zivilbevölkerung Kataloniens wieder zu den Waffen zu greifen. Die Betrüger von Genf, in London und Paris haben das Recht verwirkt, dass wir uns überhaupt noch um sie kümmern. Wir lassen uns nicht wie Hasen jagen und abknallen, sondern nehmen wieder das Gewehr in die Hand, um Schulter an Schulter mit unseren spanischen Kameraden, unseren Kampfgefährten dreier Kriegsjahre, den Kampf noch einmal aufzunehmen. Obwohl die Zustimmung überwältigend war, konnten wegen der großen Anzahl an Verwundeten und Kranken nur etwa 900 Interbrigadisten in die wieder neu aufgestellte 11. Brigade aufgenommen werden. Die stand wieder unter dem Kommando von Adolf Reiner. Schon einen Tag später ging aus ihr sowie der vorwiegend polnisch-bulgarisch-jugoslawischen 13. Brigade und der mehrheitlich aus Italienern gebildeten 12. Brigade die neue 35. internationale Division hervor, die unter dem Kommando des Polen Hendrik Toruncik stand. Ihr Stabschef war Ludwig Renn, ihr Kriegskommissar Karl Thoma, den man in Spanien nur unter dem Namen Ernst Blank kannte. Die sich immer mehr verschlechternde militärische Lage verhinderte einen effizienten Einsatz der internationalen Division. Zum einen funktionierte die Abstimmung zwischen den einzelnen Einheiten nicht, zum anderen wussten die Verantwortlichen gar nicht, wo aktuell die Front genau verlief. Das forderte unnötige Opfer, wie Gustav Zinder, früherer Kommandeur und dann Stabschef der 11. Brigade, nunmehr wieder in das Kommando der Brigade berufen, am Beispiel des Todes von Ernst Blank beschrieb. Vor dem Auto, mit dem er, Blank und der Chauffeur auf dem Weg zur Division waren, stand plötzlich ein faschistischer Panzer, dessen Besatzung sofort das Feuer eröffnete und Blank und den Chauffeur tötete. Der verwundete Zinder konnte fliehen. So chaotisch dieser Einsatz inmitten der zusammenbrechenden Fronten auch war, so trug er doch dazu bei, dass etwa eine halbe Million republikanischer Spanier nach Frankreich flüchten konnte. Als letzte Einheit der internationalen Brigaden passierte vom 9. bis zum 12. Februar 1939 die 11. Brigade die französische Grenze. Die spanischen Grenzbatterien grüßten die ehemaligen Kampfgenossen mit 11 Salven aus ihren Geschützen. Zuvor hatten die Kämpfer die verbleibenden Kraftfahrzeuge zusammengezogen und in Brand gesetzt, die Geschütze in Schluchten geworfen und die Waffen unbrauchbar gemacht. Vielen blutete dabei das Herz, wussten sie doch, wie schwer es der Republik gefallen war, diese Waffen zu beschaffen. Aber die internationalen Brigaden gab es nun nicht mehr. In Frankreich gefangen. Auf der französischen Seite erwartete sie eine böse Überraschung. Die Behörden des demokratischen Frankreich behandelten die republikanischen Spanier und die Freiwilligen, die an ihrer Seite gegen den Faschismus gekämpft hatten, wie Schwerverbrecher. Polizei, Kolonialsoldaten, Garde Mobile und Spahis, afrikanische Söldner, alles wurde aufgeboten, um die über die Grenze strömenden Flüchtlinge zu kontrollieren, denen bis auf eine Decke und das, was sie am Leibe trugen, alles abgenommen wurde. Geradezu sinnbildlich für die Situation ist die schon oft geschilderte Szene, wie man einen Spanier zwang, die zur Faust gekrümmten Finger zu öffnen. In der Hand hatte er spanische Erde. Ein letztes Andenken, das er nun wegwerfen musste. Etwa 5000 Interbrigadisten überschritten bei Portbou und Col de Pertus die französische Grenze. Der 23 Jahre alte Heinz Pries, der Offizier in der 11. Brigade gewesen war, erinnerte sich später. Unseren Tross ließ man unter strenger Polizeiaufsicht gleich nach Saint-Cyprien weitermarschieren. Dort hatten die Franzosen auf dem weißen Sandstrand am Mittelmeer einen Stacheldrahtverhau errichtet. 4 Zäune im Rechteck. Mehr nicht. Keine Hütte, kein Zelt, kein Klo. Draußen warteten grimmig dreinschauende Söldner aus Marokko, die Spahi. Wir drinnen mochten etwa 1000 Deutsche, Österreicher, Polen, Jugoslawen und Italiener sein. Nach geraumer Zeit fuhr ein LKW an den Stacheldrahtzaun. Von oben warfen Soldaten Brot in unser Gehege. Es wirkte wie eine Raubtierfütterung. Und so war es wohl auch gedacht. Viele der ausgehungerten Interbrigadisten stürzten sich wie die Tiere auf die im Sande liegenden Leibe. Doch dann passierte etwas Unerwartetes. Alle, die erfolgreich gewesen waren, stapelten ihre Brote auf einen Haufen. Und dann wurde verteilt. Das war der Anfang einer Organisation in der Gefangenschaft. Die französischen Behörden versuchten, jeden Ansatz einer gefangenen Selbstverwaltung unter ihre Kontrolle zu bringen. Gestattet war nur die Errichtung armseliger Unterkünfte. Die Verpflegung, so die überlieferten Berichte, reichte nie aus, und so war der Hunger ein tagtäglicher Begleiter. Saint-Cyprien aber war nicht das einzige Lager. Traurige Berühmtheit erlangten Gurs und Le Vernet. Letzteres war sogar ein Straflager, in dem sich dann nach und nach Offiziere und Funktionäre der Interbrigaden wiederfanden. Es gab das Lager von Rieux-Cros. Hier waren später vornehmlich Frauen, so auch die Krankenschwestern der Interbrigaden, interniert. Weitere Lager befanden sich unter anderem in Atsch, Montolieu, Mazères, Bram, Septfonds, Le Baccarat und Angelais-sur-Mer. Die Spanienkämpfer aus den bürgerlichen Demokratien konnten, auch wenn sie zu Hause mitunter Repressionen erwarteten, wie das zum Beispiel in der Schweiz der Fall war, relativ unkompliziert zurückreisen. Das war in der Regel schon in den Demobilisierungslagern in Spanien geschehen. Hier in Frankreich aber saßen die fest, die nicht in ihre Heimat zurück konnten, weil dort Diktaturen herrschten oder einige Länder, wie Tschechien oder Polen, inzwischen von Nazi-Deutschland besetzt worden waren. Als Alternative erschien in diesen Fällen Mexiko, das unter dem linksgerichteten Präsidenten Lázaro Cárdenas schon frühzeitig angeboten hatte, 1500 Interbrigadisten aufzunehmen. Die französischen Behörden behinderten dies, indem sie die Durchreise verboten. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 121. Eine Niemandsland-Produktion, 2019. Die Folge 121 basiert auf einem Artikel von Herrn Werner Abel, »Spanischer Krieg, in der Falle«, erschienen in der Zeitung Junge Welt in der Ausgabe vom 4.5.2019. Escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Pasaremos.

i heu aconseguit fer d'aquesta campanya una cosa preciosa, un retrobament a les places i als carrers, un retrobament amb la música, amb la cultura, amb l'art, amb la creativitat, ara, amb la millor Barcelona, amb la Barcelona esperançada que mai es resigna. Mit den Plätzen der Stadt, mit den Straßen der Stadt und mit den Leuten dieser Stadt. Und sie sagt vielen Dank für diese tolle Kampagne. Vielen Dank. Und wir haben gezeigt, dass man Politik auf eine andere Weise machen kann. Molts i moltes de vosaltres esteu matinant per fer matrades, aneu a dormir tard per enganxar cartells. Moltes gràcies per la quantitat de materials bonics, la creativitat infinita. Gràcies als artistes, a la gent de la cultura, a tota la gent que ens ha fet. Für die Helfer und Wahlhelfer und die Leute, die Plakate geklebt haben und die Videos gemacht haben. Sie bedankt sich bei den Taxifahrern, bei den Verteilern von Wahlinformationen und vielen Dank für das rebellische Herz. Und al mig de la política, la pell, l'emoció, la vida, perquè es tracta de que fem política perquè volem defensar la vida, l'emoció, la tendresa, l'amor. Ens diran que som ingènues, però estem demostrant que no, que era qüestió de creure-s'ho i que els somnis es poden fer realitat si tots i totes ens ho creiem i empenyem junts i juntes. I moltes gràcies també, crec que després pujaran a l'escenari, però ho he d'agrair perquè és molt... Viele von euch werden gemerkt haben, dass das nicht eine aktuelle Rede von Ada Colau ist aus diesen Tagen, sondern vom vergangenen 23. kurz vor den Wahlen. Aber die Situation ist mittlerweile so, dass es immer noch nicht ausgeschlossen ist, dass Ada Colau wiederholt, das heißt noch eine Amtsperiode schaffen kann, weil die Karambolage-Situation hier in Barcelona ist sehr verzwickt und ihr Diskurs ist auch ein typischer Ada Colau-Diskurs, der die Leute wirklich direkt im Herzen anspricht und ihre Hilfe anbietet für alle Leute, die Probleme in dieser Stadt haben, wirkliche soziale Probleme. Dafür ist Ada Colau da. Eine einfache Frau, eine Arbeiterfrau aus dem Stadtviertel Guinardó. Eine Person, die weiß, was es bedeutet, mit seinem Geld nicht bis ans Monatsende zu gelangen. Als Person, die weiß, was es heißt, wenn man das Licht abgedreht bekommt, das Telefon abgestellt bekommt, weil man die Rechnung nicht bezahlen kann. Als eine Person, die das alles weiß, denn wir sind, wer wir sind und können uns nach 4 Jahren noch im Spiegel anschauen und uns wiedererkennen. Und deshalb sollt ihr wissen, wir haben uns wirklich dafür krummgelegt, damit diese mutige Stadt eine Botschaft der Hoffnung in die Welt hinaussendet. Und es ist eine Ehre und macht einen stolz, die sichtbare Kraft dieses kooperativen Prozesses zu sein, ihr Gesicht. Wir schweigen nicht und wir haben gezeigt, dass eine bessere Welt möglich ist. Und für mich bleibt es eine Ehre, weiterhin eure Bürgermeisterin zu sein. Danke. Ja, da ging es heiß her bei dieser Wahlkampfveranstaltung von Ada Colau. Die Leute rufen Bürgermeisterin, Bürgermeisterin, Alcaldesa, Alcaldesa. Quan tenim una cosa en comú, i és que lluitem contra els desnonaments. We are pressurizing our government to use our public land for social housing on well-located land in and around our city. Wer jetzt spricht, ist eine Repräsentantin aus Südafrika. I cannot express what it means to us to be here tonight, to be part and to witness what is going down here. Alcaldesa! And also, Ada, you have inspired me because we are fighting any form of eviction and I myself Having been evicted from my home and having the opportunity to read Ada, to learn Ada, to do what Ada does in South Africa, Cape Town. So, eine Sprecherin aus Kapstadt in Südafrika, sie lobt hier in höchsten Tönen Ada Colau. Sie sagt, Ada Colau ist wichtig für alle Leute in der ganzen Welt. Sie hat von Ada Colau gelernt. Sie will wie Ada Colau Politik machen. Und man braucht eine Ada Colau in Kapstadt und auch in anderen Städten auf der ganzen Welt. Ja. It is really such an honor. Many people are facing eviction. I have been evicted from my home and I know what it feels like. I know what it is and what it means to be rendered homeless. Dass and this sie is what motivated me. Your story, Ada, motivated me to want to fight sie hat and gesagt, to continue this fight. Ada Colau, die Menschenrechtsaktivistin und die Aktivistin gegen die Zwangsräumung, sie inspiriert hat, zu kämpfen und ihr Mut gemacht hat. Und sie hat gesagt, wir werden jetzt nicht mehr stoppen und wir werden gegen das Unrecht kämpfen. Und dank Ada Colau sind es Tausende auf der ganzen Welt, die das verstanden haben. Ein sehr, könnte man sagen, bewegender Augenblick hier bei der Wahlveranstaltung von Ada Colau am heutigen 23. Mai. Es ist Donnerstagabend. Plaza Catalunya. Es ist kurz vor 9 Uhr am Abend. You will say, Awetu. Sie sagt, ich sage Amandla. Awetu. Amandla. Awetu. That means power to the people. Das heißt, alle Macht den Leuten. Das ist die Parole auch der südafrikanischen Befreiungsbewegung gegen den weißen Rassismus, gegen die Apartheid in Südafrika. Es gibt eine ganze Kette von weltweiten Großstädten, die versuchen, eine andere Politik zu machen und aus diesem ewigen Kreislauf von Kommerz und Zerstörung und sozialem Elend herauszukommen. Ada Colau ist auch hier eine Pionierin gewesen. Mit dabei. Wir hoffen, dass sie bleibt. Mein, es ist gar nichts in Ordnung. Dein, lass uns später drüber reden. Mein, verpiss dich, du Arschloch. Und dein, ich glaub's besser, wenn ich geh. Wir beide wissen, wenn Wortfetzen fliegen, bringt Scherben kein Glück. Ich will dich zurück. Und selbst mein Selbstmitleid tut mir leid. Und auch mein Liebeskummer kümmert keinen, ist noch nicht vorbei. Risse kann man reparieren, ich hab einen Werkzeugkasten hier. Komm doch wieder heim. Mein, ich hab's völlig übertrieben. Und dein, das verzeiht sie mir nie. Mein unterm Kissen verkriechen und dein um die Häuser ziehen. Wir beide wissen, wenn Wortfetzen fliegen, bringt Scherben kein Glück. Ich will dich zurück. Und selbst mein Selbstmitleid tut mir leid. Und auch mein Liebeskummer kümmert keinen. Nicht vorbei, Risse kann man reparieren. Ich hab einen Werkzeugkasten hier, komm doch wieder heim. Und selbst mein Selbstmitleid tut mir leid. Und auch mein Liebeskummer kümmert keinen. Ist noch nicht vorbei, Risse kann man reparieren. Ich hab einen Werkzeugkasten hier, komm doch wieder heim. Jahren denn schon garantieren, dass unsere Eigenheiten harmonieren. Anstatt zu machen, dass es besser wird, warten wir, warten wir. Wir können nach Jahren denn schon garantieren, dass unsere Eigenheiten harmonieren. Lass es uns doch einfach reparieren. Und selbst mein Selbstmitleid tut mir leid. Und auch mein Liebeskummer kümmert kein. Ist noch nicht vorbei. Brüste kann man reparieren. Ich hab einen Werkzeugkasten hier. Komm doch wieder heim. Und selbst mein Selbstmitleid tut mir leid. Und auch mein Liebeskummer kümmert kein. Ist noch nicht vorbei. Risse kann man reparieren. Ich hab einen Werkzeugkasten hier. Komm doch wieder heim und lass es uns nochmal probieren. Ven a celebrar los 28 años de Contrabanda FM 91.4, tu radio libre en Barcelona. Te esperamos el 9 de junio a partir de las 11 en Can Masdeu. Camino San Lázaro número 12, Metro Cañellas, autobús número 47. Un domingo diferente. Tendremos música en directo, taller de radio, radio en vivo, espacio infantil, deliciosa comida y bebida. Celebra nuestra radio libre y no comercial y los 28 años en antena, en un entorno natural, en la montaña, dentro de la ciudad. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Mittlerweile 20 vor 2, hier im Zentrum von Barcelona, hier im Studio von Contrabanda FM, ein strahlender Tag draußen, sommerliche Temperaturen, so um die 26 Grad. Hallo Werner, guten Tag. Hallo, ja, deshalb komme ich auch heute ein bisschen später, weil bei dieser Hitze kann man nicht mehr so schnell gehen. Ja, alter Mann ist kein D-Zug. Genau, ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht sollte ich doch wieder mir so eine Bising-Karte holen, um im Fahrrad fahren zu können. Besonders heute ist der 3. Juni. Und man höre und staune, heute ist der Weltfahrradtag. Den gibt's erst seit letzten Jahr, Anfang letzten Jahres hat die UN offiziell das deklariert als Weltfahrradtag. Und dann auch noch eine Meldung, die Polizei in Berlin, die haben passend zu diesem Thema heute getwittert. Die haben dort in Berlin-Mitte schon seit längerer Zeit eine Fahrradstaffel. Und jetzt, heute, twittert die Polizei, in Mitte bekannt, geliebt und gefürchtet wird unsere Fahrradstaffel auch an Schwerpunkten in Friedrichshain und Kreuzberg den sicheren Radverkehr im Auge behalten. Das zu diesem Thema. Und naja, es ist immer sportlich. Es sieht sportlich aus, wenn die da um die Ecke kommen mit ihren Fahrrädern und dann den Taschendieben dahinterherjagen oder den kleinen Drogenkriminellen im Görlitzer Park, besonders in Kreuzberg, ist das ja ein tolles Kampfgebiet für die Polizei. Die Vereinten Nationen, die haben da letztes Jahr dann, wo sie diesen Tag festgelegt haben als Weltfahrradtag, eine Erklärung gemacht, warum, und sie wollen damit ein Signal setzen, dass das wirtschaftliche Vorteile hat, dass es ökologische Vorteile hat und man höre und staune, die Polizei hat es gerade bewiesen, das Fahrradfahren bringt die Menschen einander näher. Ja, vielleicht sollten wir einfach wieder weniger zu Fuß gehen und mehr Fahrrad fahren in Zukunft. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Naja, Fahrradfahren ist schon eine tolle Sache, wenn die Räumlichkeiten dafür gemacht sind. In diesen engen Gassen mit Volldampf da, mit Fahrrädern durch oder die Tourismushorden, die hier auch mit Fahrrädern durch die Fun City fahren, wie durch einen Zoo und sich alles angucken, das ist natürlich vielleicht nicht so angesagt. Fahrradfahren bringt was in der Natur und vielleicht auch für Leute, die geschäftsmäßig weite Strecken zurücklegen müssen. Aber gut. Was sollen wir machen? Immer noch besser als Autofahren, als mit den Autos oder mit den Monovolumines durch die Stadt zu brausen. Es gibt heute eine Menge zu berichten und zu erzählen. Besonders der Kampf ums Rathaus ist in eine neue Phase eingetreten. Da werde ich gleich in den Barcelona-Nachrichten noch einiges zu sagen. Deshalb überlasse ich erstmal dir das Wort zu diesem Thema. Ich nehme an, du bist da auch mit einverstanden. Fahrradfahren in Barcelona hat ja auch was mit der Bürgermeisterin Colau zu tun. Die hat es ja wirklich gepusht in den letzten Jahren mit neuen Radwegen, mit dem Ausbau dieser Hunderte Kette von Kilometern und so weiter. Mhm. Ja. Also muss man wirklich sagen. Und jetzt letzte Woche waren wir noch ganz pessimistisch, weil wir kurz nach der Wahl hier gesagt haben, die ist jetzt weg vom Fenster. Die hat zwar gleich viel Sitze mit ihrer Partei, wie die ERC mit ihrem Kandidaten Maragall, aber der hat ein paar tausend Stimmen mehr als sie. Und jetzt aber überraschenderweise ist es vielleicht doch möglich, dass sie weiterhin Bürgermeisterin bleibt. Ja, um die Sache richtig zu enfokieren, zu beleuchten, sollten wir vielleicht zuerst mal über eine andere Frau hier reden in Barcelona. Die ist nicht so bekannt oder dem breiten Publikum wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt, nämlich Susana Gallardo. Und die ist zum ersten Mal ein bisschen bekannter geworden durch ein Video, das kursiert ist, kurz nach dem 1. Oktober 2017. Da war ja dieses berühmte Unabhängigkeitsreferendum hier, wo die, die dafür waren, die das veranstaltet haben, dann eben gesagt haben, das katalanische Volk muss endlich die Möglichkeit haben, über sein Schicksal zu entscheiden. Und die, die dagegen waren, die haben gesagt, nein, das ist illegal, weil es nicht in ganz Spanien stattfindet und nicht verfassungskonform ist, weil Spanien ist eine unteilbare Einheit, ein Ganzes. Das war die Situation und dann taucht diese Susana Gallardo auf bei einem Video, eingehüllt in eine spanische Fahne und sagt, dass sie am 1. Oktober viermal abgestimmt hat. Das kann man glauben, ich halte es durchaus für möglich und die macht es natürlich, um zu denunzieren, dass dieses Referendum da keinen Sinn hat, ja, weil es gab keine offiziellen Wählerlisten und so weiter und keine Garantien und so weiter. Ne? Und da muss und man das sagen, Problem war auch, die haben selber ihre eigenen Anhänger, haben ihre eigenen Stimmen selber ausgezählt und das ist schon mal eine Farce gewesen. Naja, und also was sie damit denunzieren will, ist, dass sagt, wenn ich das machen kann, dann können dann die natürlich anderen das auch machen und machen das auch. Und man muss sagen, wo sie recht hat, hat sie recht, diese Frau. Ja. Aber gut, was wissen wir noch über sie? Finanziell geht es ihr nicht schlecht. Ne? Sie ist die Erbin von einem Pharmakonzern von Almirall und ihre Familie hält 66% der Aktien von dieser Multinational und also eines der größten Vermögen hier in Spanien. Der Börsenwert von dieser Firma sind fast 3 Milliarden Euro. Ne? Dann ist sie außerdem noch Teilhaberin bei diversen Investmentfonds. Und solche gibt's noch mehr, ne? Hier, solche Leute in Spanien. Aber was nicht jedem passiert, oder nicht jeder, im letzten Juli hat sie jemand kennengelernt. Oder hat er sie kennengelernt. Oh, jetzt weiß ich, was kommt. Und, meine Güte, und jetzt. Und zwar wo? Now. Auf der einer Sommerresidenz von Freunden auf Menorca. Und wen hat sie kennengelernt? Manuel Weitz. Ne? Das hast du alles recherchiert oder hast du das irgendwo in der Klatschzeitung rausgefunden? Oder hast du das selber recherchiert, ich Werner? Meine Informanten überall. Also gut, von Niederlande aus jetzt erstmal glücklichen herzlichen Glückwunsch, ne? Die, natürlich auch an ihn und das ist doch nicht schlecht. Ne? Da kann man oder Frau, nun ist man Mitte 50 und dann findet man die große Liebe seines Lebens. Ne? Ja, über diesen Walz haben wir ja schon öfter gesprochen in letzter Zeit und jetzt muss man sagen, er hat es wieder mal geschafft, so Wirbel und Turbulenzen zu provozieren, wie früher in Frankreich, wo dort noch sein Unwesen getrieben haben. Aber diesmal eher positiv, ja. Aber mach mal ein bisschen Musik, dann reden wir gleich nochmal über den Weiz. Über den gibt es wirklich einiges zu sagen. Aber wie gesagt, später. Ich sehe, du hast da auch Wahlkampfpropaganda von der PP mitgebracht. Das ist ja... Das habe ich mit, weil mir das Toilettenpapier ausgegangen ist. Und jetzt benutze ich die Propaganda von der PP. Ja. Ist aber ein bisschen rau, das Papier, oder? Na, man muss es ein bisschen knüllen vorher zwischen den Händen, damit es faltiger wird, dann geht es auch. Es ist ein teuflisches Schachspiel, das hier im Moment gespielt wird. Ich habe gestern übrigens einen völlig interessanten Artikel gelesen, aus dem muss ich zitieren, weil dieser Artikel hat sehr viel mit der spanischen Mentalität zu tun, mit Spanien. Da schreibt der Herr Manuel Vicent, das ist ein Schriftsteller, der hat sich Gedanken gemacht über die Ungewissheitstheorie, das Ungewissheitsprinzip des Physikers Heisenberg. Und daraufhin hat er Folgendes gesagt. Was wird aus der Politik werden? In Spanien sind Vorhersagen schwierig, besonders wenn es sich um die Vergangenheit handelt. Hier kann dir der Hauptgewinn zufallen, El Gordo, der Lotterie, oder es fällt dir ein Sims auf den Kopf, wenn du aus dem Haus gehst. Manuel Vicent über Heisenbergs Ungewissheitsprinzip in der Physik auf die spanische Politik übertragen. Er wollte damit sagen, dass die ganzen Paktgeschichten, die im Moment ablaufen in ganz Spanien und von denen Barcelona nur ein Teil ist, die sollte man versuchen in ihrer Gesamtheit zu betrachten und dann daraus politische Schlüsse ziehen. Und nicht voreilig direkt anfangen zu urteilen. Das ist seine Idee und er meinte, da kann alles passieren. Da kann... Was man diesem Walz vielleicht zugutehalten sollte, was mich doch irgendwie ein bisschen beeindruckt hat an dem Typen, obwohl ich den politisch sehr ablehne, ist seine Haltung gegenüber Vox und die ganz klare Linie, die er da zieht, dass er sagt, mit diesen Rechtsradikalen dürfen wir nicht paktieren, das geht nicht. Damit hat der Ada Colau indirekt natürlich auch eine goldene Brücke gebaut und hat gesagt, komm doch rüber. Ja, also das hat wirklich niemand erwartet. Ne? Alle sind davon ausgegangen, dass jetzt der neue Kandidat, der von ERC, dieser Unabhängigkeitsfreak Maragall, dass der neue Bürgermeister sein wird. Und jetzt ändern sich die Sachen vielleicht doch wieder. Ja? Also dieser Walz, der ist ja erstmal als unabhängiger Kandidat angetreten, aber von Anfang an unterstützt von dieser rechten Ciudadanos-Partei. Und von daher, also alles, was man so weiß über ihn, seither neoliberal, ökonomisch auf Linie für die großen Konzerne sich einsetzen, weil nur die schaffen Arbeitsplätze und so weiter. Also das ist klar, insofern unterscheidet er sich überhaupt nicht von Ciudadanos oder auch von PP. Hat dann aber jetzt im Wahlkampf, wo er dann gedacht hat, er wird vielleicht selber Bürgermeister, ganz klar sich ausgesprochen gegen die linken Populisten, hat also damit hier in Barcelona die Ada Colau gemeint, und gegen diejenigen, die für die katalanische Unabhängigkeit eintreten. Und jetzt geht er auf einmal her und sagt, ja, er wäre bereit, um zu verhindern, dass dieser Unabhängigkeits-Maragall Bürgermeister wird, seine 6 Stimmen oder 3 davon, von den Sitzen, die er hat im Parlament, würde er quasi ohne Bedingungen der Gruppierung von der Colau zur Verfügung stellen, also dass die möglicherweise Bürgermeisterin wird. Und dieses ohne Bedingung hat dann natürlich einen Sturm von Kommentaren in jeder Richtung ausgelöst. Und jetzt natürlich hat es wiederum Probleme produziert mit der Partei, die ihn die ganze Zeit unterstützt hat, nämlich Ciudadanos, ne? Die sagen, ja, sie würden schon verhandeln, aber mit Bedingungen. Und würden sie verhandeln nur mit dem sozialistischen Kandidaten, der noch weniger Sitze bekommen hat, und nicht mit der Colau. Ja, und diese Spannungen oder Vorfälle, die zeigen, dass der nicht hundertprozentig auf der Ciudadanos-Linie liegt, das hat es ja schon gegeben, da wo die 3 rechten Parteien in Madrid am Plaza de Colón gemeinsam aufgetreten sind und gegen die Sozialisten demonstriert haben, da hat er sich geweigert, mit teilzunehmen. Die anderen da, der Chef von Ciudadanos und von PP, die hatten kein Problem da, sich zusammen zu zeigen mit dieser faschistischen Partei, mit Vox. Ne? Aber da will er offenbar nicht machen bei solchen Sachen und hat auch jetzt nicht in Bezug auf Barcelona, sondern für die Regierungsbildung in Madrid gesagt, also wenn Ciudadanos dort sich irgendwie mit Vox einlassen sollte, dann sind sie geschiedene Leute. Also das war doch überraschend, dass er das drauf hat. Ja. Und das ist vielleicht irgendwie, was weiß ich, sein Erbe noch aus Frankreich, als Erbe von 1789, wenn die Republik in Gefahr ist, ja, der Rechtsstaat, dann muss man einfach das tun, was richtig ist und nicht mehr nach Parteien schielen. Ja. Er guckt natürlich auch aus europäischer Sicht auf diese Sache, was hier niemand tut, wenn man dieses Gerangel hier in Katalonien aus europäischer Sicht betrachtet, aus dem Versuch heraus, wirklich ein etwas mehr geeintes Europa zu bauen und zu erzeugen. Und wenn man dann anguckt, was da mit dem Brexit los ist und hier mit den Separatisten, dann kann man natürlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und ich glaube, so Typen wie er haben diese Perspektive, die viele Politiker hier nicht haben. Die hat er und die bringt er hier ein und das muss man ihm vielleicht sogar zugutehalten. Ja, also so konservativ und reaktionär er sein mag, in vielen Aspekten auch Anti-Immigration und wo er da als Premierminister noch unter seiner Regie in Frankreich wurde ein Zigeunermädchen auf dem Schulweg geschnappt von der Polizei und abgeschoben, ohne dass die Familie noch Gelegenheit hatte, sich zu verabschieden. Das hat er verteidigt. Also solche Sachen hat er natürlich drauf. Auf der anderen Seite bewahrt er sich doch irgendwie immer so eine gewisse Unabhängigkeit. Das hat er schon Anfang der 2000er Jahre gemacht. Also er war ja früher bei einer sozialistischen Partei. Und wo er dann aufgerufen hat bei der Wahl, den rechten Kandidaten zu wählen, Jacques Chirac, um die Jean-Marie, damals noch der Vater, um den Jean-Marie Le Pen zu bremsen. Ne? Und dann hat natürlich seine Partei, die Sozialisten, verloren, die Rechtskonservativen mit Chirac haben gewonnen, aber immerhin hat er erreicht, dass dann der Le Pen das nicht geschafft hat. Ja? Oder dann jetzt erst vor ein paar Jahren war das dann schon immer noch sozialistische Partei. Dann bei den Präsidentenwahlen ruft er auf einmal auf, den Macron zu wählen, ja, mit seiner neuen Partei. Wiederum aus dem gleichen Grund,

sie oft genug, heute wird ein schöner. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner Tag. Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio laut, das frischen Wind herein und alle alten Zweifel heraus. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Grapefruit zum Frühstück. Und weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute ist ein schöner Tag. Greetings from Cumbria to all the listeners of Niemann's Land, 91.4 FM, celebrating 20 years on the air. Voice of the Free, that's wonderful. Voice of the Free, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Das versuchen wir zu sein. Hier beginnt der Katastrophenblock vom heutigen 3. Juni. Es ist Montag, 3. Juni 2019. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Venezuela. 750 Menschen kamen zu einer Veranstaltung unter dem Motto Hände weg von Venezuela in der Berliner Urania. Da gab es einen Aufruf zur Solidarität. Da war auch die venezolanische Sängerin Cecilia Todd. Und die hatte wegen dieser Veranstaltung eigens ihre Europatournee unterbrochen. Ich verlese mal ein paar Highlights aus dieser Veranstaltung. Hallo, guten Abend. Hier spricht aus Oslo, Norwegen, Jorge Arreaza, der Genosse Jorge. Wir wollen euch heute bei dieser schönen kulturellen und politischen Veranstaltung zur Unterstützung unseres Volkes begleiten, das im Kampf gegen den Imperialismus steht. Unser Volk erleidet eine Aggression gegen unsere Wirtschaft, unsere Bürger, unseren Geist und unser Denken, einen Medienkrieg und auch einen direkten psychologischen Angriff, in dem die Regierung der Vereinigten Staaten, die Trump-Administration, den Einsatz von Gewalt, einen Krieg androht. Das war eine Grußadresse aus Oslo. Der Humboldt-Saal war voll. Mehr als 750 Menschen kamen am Dienstagabend vergangener Woche in die Berliner Urania, um an der von mehr als 30 Organisationen, Initiativen und Medien organisierten Solidaritätsveranstaltung Hände weg von Venezuela teilzunehmen. Der stellvertretende Junge Welt-Chefredakteur Sebastian Kahlens, der zusammen mit der Schauspielerin Esther Zimmering durch den Abend führte, erinnerte in seiner Einleitung nochmal an den Anlass für das Treffen. In Berlin waren am gleichen Tag rund 20 Außenminister aus Lateinamerika und der Karibik zu einer Konferenz im Auswärtigen Amt zusammengekommen. Als einzigen nicht eingeladen hatte Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD seinen venezolanischen Amtskollegen Jorge Arreaza. Dafür durften die Vertreter der Lima-Gruppe, der rechtsgerichtete Regierungen des Kontinents angehören, die Räumlichkeiten der Bundesregierung benutzen, um ihre Frontstellung gegen Caracas zu bekräftigen. Der Bundestagsabgeordnete André Junco von Die Linke, der am Vormittag im Auswärtigen Amt gewesen war, berichtete auf der Bühne der Urania, dass ihm Maas Rede noch einmal die Schuhe ausgezogen habe. Der Außenminister habe seine kürzlich durchgeführten Besuche unter anderem in Brasilien und Kolumbien eine Reise zu Freunden genannt. Achtung, ein SPD-Mann reist nach Brasilien und nennt diesen ausgemachten Faschisten seinen Freund. Und damit den faschistischen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, als Freund bezeichnet. Ich finde das unerträglich, so Junco. Jetzt wundern sich die Leute, warum niemand mehr SPD wählt, zumindest kein Linker. Zuvor hatte bereits Carolus Wimmer, internationaler Sekretär der Kommunistischen Partei Venezuelas, auf die Diffamierung der gewählten Regierung Venezuelas durch die meisten internationalen Medien hingewiesen. Die Bevölkerung des südamerikanischen Landes unterstütze den rechtsmäßigen Präsidenten Nicolas Maduro. Alles andere seien Falschmeldungen. Der in Kolumbien geborene und im französischen Exil lebende Journalist Hernando Calvo Ospina warnte, dass der Paramilitarismus aus Kolumbien eine weitere große Bedrohung für Venezuela sei. Die Todesschwadronen hätten sich nahe der Grenze zu Venezuela breitgemacht, nachdem die linke FARC-Guerilla mit Unterzeichnung des Friedensvertrages die Waffen niedergelegt und die von ihr kontrollierten Gebiete geräumt habe. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Paramilitarismus die Grenzregionen kontrolliert, so Calvo Ospino. Nach einem umjubelten Auftritt der venezolanischen Sängerin Cecilia Todd ergriff der deutsche Gewerkschafter Orhan Ackmann das Wort. Er bedauerte, dass er auf der Veranstaltung nicht im Namen von Verdi reden durfte und erinnerte an die lange Tradition gewerkschaftlicher Solidarität, so in den 1980er Jahren mit der sandinistischen Revolution in Nicaragua. An Außenminister Maas gerichtet, kritisierte Ackmann, dass dieser sich im Umfeld der EU-Wahl zwar gegen einen erstarkenden Rechtsradikalismus gewandt habe, aber kurz zuvor mit Bolsonaro, einem waschechten Faschisten, zusammengekommen sei. Das mache ihn unglaubwürdig. Für das Berliner Bündnis Hände weg von Venezuela berichtete Gerhard Mertschenk über die seit Ende Januar nahezu wöchentlich stattfindenden Kundgebungen vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor. Er lud die Anwesenden zur nächsten Aktion am 15. Juni ein. Man werde sich wie gewohnt um 14 Uhr auf dem Pariser Platz treffen, wolle dann aber in einem Protestspaziergang zu Medienhäusern, Banken und anderen Botschaften ziehen, um auf deren Mitwirkung bei dem Putschversuch in Venezuela hinzuweisen. Der DKP-Vorsitzende Patrick Köbele unterstrich, dass es heute nicht nur um Venezuela, sondern immer auch um das sozialistische Kuba gehe. In Venezuela finde ein täglicher Klassenkampf statt, in dem letztendlich die Kapitalistenklasse, deren Vertreter der Putschist Juan Guaido sei, entmachtet werden müsse. In Vertretung von Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza, der in Oslo an den Verhandlungen mit Vertretern der Opposition beteiligt war, trat schließlich sein Stellvertreter Iván Gil ans Mikrofon. Er kritisierte die Blockade venezolanischer Finanzmittel durch die internationalen Banken und Finanzinstitute. So hätten die USA Venezuela allein durch die Beschlagnahmung des Erdölunternehmens Citgo mehr als 30 Milliarden US-Dollar gestohlen. Man dürfe aber nicht vergessen, dass auch europäische Banken an diesem Raubzug beteiligt seien. Deshalb brauche Venezuela die Unterstützung der gesamten Welt. Das ist ein Klassenkampf von David gegen Goliath. Anschließend präsentierte Gil eine Audiobotschaft Arreazas, die dieser aus der norwegischen Hauptstadt übermittelt hatte. Ich verlas einen Artikel von Herrn Jens Schulze aus der Zeitung Junge Welt vom 31.05.2019. Nachrichten vom Tage in 100 Sekunden, zusammengestellt von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Trio soll SPD führen. Nach dem Rücktritt von Parteichefin Nahles könnte die neue Spitze der Partei aus den bisherigen Stellvertretern Schwesig, Dreyer und Schäfer-Gümbel bestehen. Dies habe die engere Parteiführung dem Vorstand vorgeschlagen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen mit Verweis auf SPD-Kreise. CDU-Vorstand setzt Klausur fort. In Berlin berät die Partei weiter über Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden bei der EU-Wahl. Thema ist auch die Lage beim Koalitionspartner SPD. Zu Nahles angekündigtem Rücktritt erklärte die Parteispitze gestern, man wolle an der Koalition festhalten. Trump zu dreitägigem Besuch in Großbritannien eingetroffen. Dort wird der US-Präsident von der Queen empfangen. Morgen ist ein Treffen mit Premierministerin May geplant. Trumps Besuch ist umstritten. Unter anderem, weil er sich zuletzt in die britische Innenpolitik eingemischt hatte. Sudans Militär löst Massenproteste gewaltsam auf. Dabei seien mindestens 9 Menschen getötet worden, teilte ein sudanesischer Ärzteverband mit. In der Hauptstadt Khartoum halten die Proteste seit Wochen an. Militär und Opposition ringen um die Bildung einer Übergangsregierung. Boeing erklärt sich gegenüber Luftfahrtbehörde. Der US-Flugzeugbauer hat eingeräumt, womöglich fehlerhafte Teile unter anderem in Maschinen des Typs 737 MAX eingebaut zu haben. Zu einem Absturz könne ein Ausfall der Teile aber nicht führen, hieß es. Nach zwei Abstürzen im Oktober und März stehen Maschinen des Typs unter Flugverbot. Das Wetter: im Osten und Südosten meist sonnig, im Westen und Nordwesten wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Dazwischen erst Sonne, dann Gewitter mit Unwettergefahr. Höchstwerte 18 Grad bis 35 Grad. Berlin, Sevilla, die gleichen Temperaturen. Was würde Greta Thunberg dazu jetzt sagen? Die hat nämlich angekündigt, dass sie ein Jahr nicht zur Schule gehen wird, aus Protest und um Zeit zu widmen für den Kampf gegen den Klimatod. Man kann nur applaudieren vor so viel Bewusstsein und vor so viel Kampfesgeist bei einer 15-Jährigen. Da können sich manche Alte noch eine Scheibe dran abschneiden, meine Damen und Herren. Die hat doch nur keine Lust, zur Schule zu gehen. Die will einfach schwänzen, meinst du nicht? Ja, die ist hochbegabt und die hat 2 Jahre Schulstoff im Voraus schon erledigt. Insofern ist das bei diesen Mädchen überhaupt kein Problem. Gut. Weitere Meldungen. Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, hat eine Beschwerde des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont abgelehnt. Puigdemont und mehrere seiner Mitstreiter hatten sich gegen das Verbot einer Parlamentssitzung im Oktober 2017 gewandt, bei der die Unabhängigkeit Kataloniens verkündet werden sollte. Das spanische Verfassungsgericht habe mit dem Verbot im Interesse der öffentlichen Sicherheit gehandelt, teilte der EGMR am Dienstag zur Begründung seiner Entscheidung mit. Dass Puigdemont trotz des Verbots am 10. Oktober 2017 bei einer Plenarsitzung die Unabhängigkeit ausgerufen habe, sei zudem ein Verstoß gegen die vorherige Entscheidung des Verfassungsgerichts, so die EGMR in Straßburg. Jetzt eine Meldung für alle Monarchisten-Fans. Spaniens Ex-König Juan Carlos, auch liebevoll und boshaft gleichzeitig Juanca genannt, geht in Rente. Geht in Rente heißt, in Rente ist er ja schon lange, der ist ja sein Leben lang in Rente, aber diesmal sagt er, er ginge in Rente. 5 Jahre nach seiner Abdankung geht der frühere spanische König Juan Carlos endgültig in den Ruhestand. Er werde sich am 2. Juni, das war gestern, symbolisches Datum in Deutschland, aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und keine repräsentativen und institutionellen Aufgaben mehr für das Königshaus übernehmen. Das teilte der 81-Jährige in einem Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI., der ist 51 Jahre alt, mit. In dem am Montagabend vom Königshaus veröffentlichten Schreiben erklärt Juan Carlos alias Juanca, er habe seit dem vorigen Jahr über diesen Schritt nachgedacht. Ja, und da sagen die Leute, dass in Spanien niemals jemand zurücktritt, ne? Jetzt wie die May in England oder die Nahles bei der SPD. Hier treten sie überhaupt nicht zurück, die Minister und andere korrupte Leute. Na gut, er ist natürlich wegen seiner eigenen Korruption auch nicht zurückgetreten, sondern einfach, weil er jetzt doch immer älter wird. Ich glaube, er ist jetzt über 80 inzwischen. 81. 81. Und die Frage ist natürlich, ob er wirklich definitiv sich jetzt zurückzieht und abdankt. Ne? Also du hast ja schon gesagt, zum ersten Mal hat er abgedankt vor 5 Jahren, aber dann war er doch immer noch irgendwie mit dabei. Dann man kann ja einen König nicht einfach so wegschicken. Und dann hatten wir also bis gestern jetzt quasi 2 Könige, er als Königsvater mit seinem Sohnemann. Und 2 Königinnen auch. Prinzessinnen, Anwärterinnen. Wir haben ja vielleicht die Letizia, die ist Königin, und die Reina Sofia ist auch noch amtierende Königin. Wir haben also hier ein Doppelkönigtum, eine Doppelmonarchie, wie im alten Cook in Österreich. Er hat dann jetzt aber in den letzten 5 Jahren bei bestimmten öffentlichen Akten und Feiern ist er immer noch aufgetaucht und hat sich kurz sehen lassen. Selbst das kann er in Zukunft noch machen, aber immer nur dann, wenn er von seinem Sohn offiziell eingeladen wird. Und wie auch immer, ob er noch irgendwie aktiv wird nach außen hin oder nicht, ist er weiterhin Mitglied eben der Königsfamilien und hat deshalb einen Anspruch, vom Staat unterhalten zu werden. Ne? Und was jetzt noch ansteht, ist dann, wenn er stirbt, dann, das wäre dann die nächste Abdankung, aber die, das dann auch noch nicht die definitive, weil dann gibt es ein großes Staatsbegräbnis und das müssen wir dann auch noch bezahlen. Es sei denn, er würde auf der Guillotine sterben. Das wäre dann was anderes. Dann würde er seiner Rechte beraubt und das wäre dann Louis. Und dann kommt der Kopf in, Louis der 16. In den Biomüll. In den Bastkorb erstmal. Ja, gut, aber also dieser Typ, der wird hier immer gehandelt so als der leutselige Landesvater und so, aber natürlich wurde der eingesetzt von Franco als sein Nachfolger. Und deshalb waren am Anfang die Leute noch sehr gegen ihn eingenommen irgendwie. Und das hat sich dann aber geändert 1981 am 23. Februar, wo es diesen Putschversuch gab von faschistischen Militärs. Und seither gilt er jetzt als Retter des Vaterlandes, weil er dann, also der Putsch hatte begonnen so, weiß nicht mehr, 6 Uhr, 7 Uhr am Nachmittag, und dann ist er endlich am frühen Morgen, so gegen 1 Uhr vielleicht, dann im Fernsehen erschienen und hat sich dann offiziell gegen den Putsch ausgesprochen und das verurteilt, ja. Aber in seiner Eigenschaft als Oberkommandeur der spanischen, genau, Streitkräfte, zu Luft, zu Wasser und zu Lande. Also ich frage mich nur, wenn dieser Putsch anfängt um 6 Uhr, 7 Uhr am Nachmittag und immer mehr Militärregionen machen mit, und in Valencia Panzer auf der Straße zum Beispiel, wenn er als Oberkommandierender der Streitkräfte dagegen ist, warum macht er das nicht gleich? Warum geht er nicht sofort und verurteilt das? Das kann man als Außenstehender, glaube ich, schwer beurteilen, weil da gibt es ja innerhalb des Militärs, da gab es unheimlich viele Sachen zu klären. Genau. Das musste erstmal ausgemessen werden, wie tief reichen die Putschisten, wie tief ist ihr Einfluss und was sagt das Ausland dazu? Ein Putsch in Europa ohne Ausland ist praktisch ein fehlgeschlagener Putsch. Er musste sich natürlich Rückendeckung zuerst aus Washington, London, Paris und vielleicht sogar aus Bonn holen. Und das war die Sache zu dieser Zeit. Und da hat er wohl erstmal abgewartet und die haben da hinter den Kulissen einiges ausbaldowert. Das kann man verstehen. Also das spricht nicht unbedingt gegen ihn. Ich verstehe das nicht. Wenn er der Oberbefehlshaber ist und wirklich klar hat, er ist dagegen, dann muss er, um zu verhindern, dass immer noch mehr von den anderen Militärregionen mitmachen, sofort antreten und es sofort verurteilen. Das hat er aber nicht gemacht und das stimmt. Er wollte sich erst absichern, wie stark sind diese Putschisten, wie viele Leute und andere Militärs haben die hinter sich. Und erst, wo er gesehen hat, die anderen oder die meisten der anderen ziehen nicht mit, erst dann, nach 6-7 Stunden, präsentiert er sich am Fernsehen. Was der wollte, war seinen Arsch retten. Wenn er sich dagegen ausspricht und die Militärs gewinnen am Ende doch, dann muss er abdanken, muss er ins Ausland fliehen, ja. Und das will er nicht. Was ihn interessiert ist, ist das Königshaus weiter zu bewahren und weiter König zu sein. Also ich habe das immer so eingeschätzt, ja. Und Gut, da gibt es viele oder verschiedene Ansichten drüber. Okay. Niemandsland. Auf 91.4 FM. Contrabanda in Barcelona. Ein freies Radio für bewusste Menschen. Seit 1998 im Äther. Es ist mittlerweile kurz vor 2:30 am Nachmittag. Wir haben noch ein paar Minuten Katastrophenblock. Hier sind noch mehr Nachrichten aus aller Welt. Österreich. Da gibt es nun eine Frau Bierlein. Wenn die Bierchen heißen würde, dann würde die niemand aufstellen, aber die heißt Bierlein und die wird überraschend Übergangskanzlerin in Wien. Nach dem Sturz der Regierung, nämlich in Österreich, wird die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Brigitte Bierlein, Übergangskanzlerin. Das teilte der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag in Wien mit, wie die Nachrichtenagentur APA meldete. Bierlein erhielt den Auftrag zur Bildung einer Übergangsregierung, die bis zu den Neuwahlen im September die Geschäfte führen soll. Die 69-Jährige wird Österreichs erste Bundeskanzlerin. Laut APA wird sie dem bürgerlichen Lager zugerechnet, so heißt das offiziell. Vizekanzler und Justizminister soll laut Bierlein der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs Clemens Jablona werden. Außen- und Europaminister solle Alexander Schallenberg werden, derzeit Leiter der Europasektion im Wiener Kanzleramt und enger Mitarbeiter des abgesetzten Kanzlers Sebastian Kurz von der ÖVP. Wir erinnern nochmal, ein Koalitionspartner der ÖVP war einem gefakten Korruptionsangebot auf den Leim gegangen und hat damit seine Korruptionsbereitschaft signalisiert und dadurch wurde Österreichs Regierung praktisch gesprengt. Noch eine Nachricht aus China und dann kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten. China, Beijing, früher Peking genannt. Im Handelskrieg mit den USA verschärft nun auch China den Ton. Der von Washington vorsätzlich ausgelöste Handelskonflikt sei reiner Wirtschaftsterrorismus, erklärte der stellvertretende chinesische Außenminister Zhang Hanhui am Donnerstag in Beijing. Er kündigte zudem eine intensivere, wirtschaftlichere Zusammenarbeit mit Russland an. Wir sind gegen den Handelskrieg, aber wir werden keine Angst davor haben, sagte Zhang und betonte, Beijing und Moskau vertreten im Handelskonflikt gemeinsame Interessen. China und Russland werden mit Sicherheit die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Handel verstärken, so Zhang. Esteu escoltant Imansland, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. Sigui nostra, meint diese Frau, die uns hier die Kunja gesprochen hat, die heißt Elena, dass Ada Colau Bürgermeisterin bleibt. Das meint sie mit Sigui nostra. Das soll unser Barcelona bleiben. Was wird aus der Politik werden, hatten wir eingangs schon in der Sendung gesagt. In Spanien sind Vorhersagen schwierig, besonders wenn es sich um die Vergangenheit handelt. Manuel Vicent, hier kann dir der Hauptgewinn direkt zufallen, der Gordo, El Gordo der Lotterie, oder es fällt dir ein Sims auf den Kopf, wenn du über die Straße gehst. So, Heisenbergs Ungewissheitsprinzip ist in der Politik zu Hause. Doch bevor wir zur Politik kommen, Musik. Zwei musikalische Großereignisse fanden in Barcelona an diesem Wochenende statt. Rosalía, Achtung, die Flamenco-Pop-Fusionsängerin, die neue Königin, der neue große Stern am Himmel des Neo-Flamenco, trat am Samstag im Rahmen des Primavera Sound Festivals vor über 60.000 begeisterten Fans auf. Mittlerweile spendet der Planet ihr Applaus. Jawohl. Die Frau ist eine Wucht, ein Phänomen, ein Orkan. Die Sängerin von Pienso en tu Mira, so ist mittlerweile bekannt, kann auf Spanisch oder auf Katalanisch singen. Sie kann singen, was und wie sie will. Alles, was aus ihrer goldenen Kehle kommt, geht den Hörerinnen und Hörern ins Herz, in den Bauch und in die Beine. Zur gleichen Zeit, am anderen Ende der Stadt, treiben vor 35.000 begeisterten Hardcore-Fans die Jungs von Rammstein ihr Unwesen, nämlich im Stadion von Espanyol Barcelona in Cornea. Till Lindemann und seine Brachialrocker sägten und kanonierten vor der ausverkauften Kulisse. Ihr Publikum wurde praktisch musikalisch niederkatecht. In einem Gewitter aus Feuer und Stahl tanzte die Gemeinde und sang begeistert die Songtexte mit, wie zum Beispiel den berühmten Songtext Du hast. Gut, Rammstein hat hier ihre Fans und Schüler von mir hatten mir einmal gestanden, sie würden tausende Kilometer reisen, um diese Band zu sehen. Ausverkauft. Thema Hitzewelle. Die Sommertemperaturen und die strahlende Sonne füllten am Wochenende die Strände der Stadt. Besonders der Bogatil-Strand war rappelpappelvoll mit Badegästen und Sonnenanbetern. 26 Grad. Der Juni beginnt heiß. Thema Aggressionen gegen Homosexuelle. Das Observatorio contra la Homophobia, das ist die Beobachtungsinstitution gegen die Homophobie, vermeldete am Samstag einen Überfall von einer Gruppe Jugendlicher auf ein homosexuelles Paar. Auf Twitter erklärte eines der Opfer: Wir saßen ganz ruhig auf einer Bank, da tauchte eine Gruppe auf und griff uns ohne Grund an. Sie schlugen auf uns ein. Bei den Tätern handelt es sich laut Polizeiangaben unter anderem um von der Generalität beaufsichtigte, unbegleitete jugendliche Immigranten. Eine hässliche Geschichte. Man machte da von der Polizei her auch der Generalität Vorwürfe, dass man die einfach so nachts, wenn die im Bett sein müssten, als Minderjährige auf der Straße leben und rumlaufen lässt. Aber gut, dieses Thema ist wahrscheinlich schon seit langer Zeit abgefahren und nicht mehr zu beruhigen oder unter Kontrolle zu kriegen. Crime City Barcelona. Die Mossos de Squadra verhafteten am Samstag 24 Personen, die sich unter anderem auf den Raub von, Achtung Werner, Luxusuhren im Raval und der Ciudad Vella spezialisiert haben. Ich weiß nicht, ob du manchmal mit deiner 30.000-Dollar-Uhr durch den Raval gehst, aber ich rate dir davon ab. Bei den Festgenommenen handelt es sich um marokkanische und algerische Staatsbürger, die zum Teil mit großer Gewalt gegen ihre Opfer vorgehen. Einer der Verhafteten ist minderjährig. 13 Luxusuhren wurden sichergestellt. Achtung, eine im Wert von 30.000 Euro. Die Polizei warnt schon seit längerem vor dem Modus operandi dieser Gruppe, die koordiniert und mit einer großen Variante an Ablenkungsmanövern, dann aber mit voller Härte zuschlagen. Wir fragen hier vom Niemandsland, wer zum Teufel rennt mit 30.000 Dollar Uhren am Handgelenk durch den Raval, wo es dort von Räubern und Dieben nur so wimmelt. Ich weiß nicht, ob du das machen würdest, aber ich rate dir davon ab. Oh man, das ist nicht nur im Raval, also es ist auch hier zum Beispiel am Eingängen zu Hotels hier mitten im Stadtzentrum, da gucken die, wer da raus und rein geht, wie begleitet und da wird ihnen dann die Uhr weggerissen. Nee, ich habe ja früher auch so eine Uhr gehabt, aber ich sehe. Ach so, ich dachte, du hättest sie auch geklaut. Ich wollte sie eigentlich verkaufen, weil es mit der Rente nicht mehr reicht, aber jetzt sehe ich die an deinem Handgelenk. Die hat mir Messi geschenkt, die ist von Festina. Die hat mir Messi zum ersten Pokalfinale, das er gewonnen hatte, geschenkt. Als kleine, sagen wir mal, Aufmerksamkeit gegenüber seinen Fans. Gut, Spaß beiseite. Kampf ums Rathaus. In den schwierigen Verhandlungen um das Bürgermeisteramt im Rathaus von Barcelona haben sich die Protagonisten geäußert. Ada Colau fordert vehement eine Koalition der linken Parteien von Barcelona en Comú, PSC, das sind die Sozialisten, und ERC, das sind die sogenannten linksrepublikanischen Separatisten. In einem Artikel, den Ada Colau am Freitag in El Periódico de Catalunya veröffentlichte, erklärt die Bürgermeisterin: Barcelona hat links gewählt. 28 von 41 Sitzen sind links. Die Bürgerinnen haben ein Recht auf eine linke Regierung in dieser Stadt, so Colau. Der Ciudadano-Kandidat Manuel Valls überraschte am Dienstag mit einem ungewöhnlichen Angebot. Ada Colau könne über die Sitze seiner Fraktion bedingungslos verfügen, solange sie nur nicht mit den Independentistas zusammengehe. Die Nachricht rief ein großes Echo in ganz Spanien hervor. Vorher hatte Valls sich schon sehr geschickt von einer möglichen Koalition der Ciudadanos-Partei, zumindest seiner hier, mit der rechtsradikalen Vox auf Länderebene distanziert. Der ERC-Kandidat und Wahlgewinner Ernest Maragall mit einer hauchdünnen kleinen Stimmenmehrheit, aber den gleichen Sitzen wie Ada Colau, beharrte auf seinem Angebot, zusammen mit den Rechtsseparatisten von Junts per Catalunya und Ada Colau eine Koalition einzugehen. Er vergisst immer wieder, wer Colau eigentlich ist. Colau ist Menschenrechtsaktivistin, die unter der CIU-Regierung von Arturo Mas schon den Polizeiknüppel zu spüren bekommen hatte. Und diese Frau erklärte, dass eine Koalition mit den Ex-Convergents ausgeschlossen sei. Die haben übrigens gerade auch den korrupten Pujol-Sohn wieder aus dem Gefängnis gelassen, gegen eine richterliche Verfügung. Das heißt, die gehen mit ihren korrupten Leuten genauso um wie die PP in Madrid. Wenn sie immer sagen, Spanien, guck mal, was sie machen. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Was für ein schöner Sonntag. So, also alles dreht sich um Ada Colau. Sie hat unserer Meinung nach und auch objektiv im Moment den Schlüssel zum Rathaus in der Hand, weil sie ist mit den meisten irgendwie kompatibel. Bis Mitte des Monats muss sie sich nun entscheiden. Ich glaube, Werner, ich weiß nicht, ob du das Datum hast, am 16. muss sich das Stadtparlament konstituieren, um, sagen wir mal, die protokollmäßigen Fristen einzuhalten. Letzte Meldung, dann können wir über dieses Thema kurz kommentieren. Thema Wohnhölle Barcelona. Das Sindicat de Llogaters, das ist das Syndikat der Mieter, hat vergangene Woche die erste Mietminderung für einen Mieter in Barcelona durchgesetzt. Das klingt wenig und klingt nach nichts, ist aber ein Präzedenzfall, der von nun an wie eine Keule auf die Spekulanten und die Gentrifizierer benutzt werden kann. Es ist zum ersten Mal gelungen, für einen Mieter einer 50 Quadratmeter Wohnung im Stadtbezirk Vallcarca eine Ermäßigung von 30 Euro und einen neuen Mietvertrag, Achtung, von 7 Jahren auszuhandeln. Das Syndikat versucht auf legalem Wege gegen das Mobbing und die Gentrifizierung hier in der Stadt vorzugehen. Gut, das war die positive Nachricht zum Schluss dieses Barcelona-Blogs. Werner, Entschuldigung, jetzt du zum Thema ja, nur Rathaus, Colau. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das hängt jetzt von der Colau ab, wie es weitergeht, weil selbst wenn die jetzt die 6 Stimmen bekommen würde von diesen Walz-Leuten, das würde natürlich immer noch nicht reichen. Und dann brauchen sie wen noch dazu, wenn sie nicht den... 24 hätte sie dann. Sie hätte, wenn sie mit der BSSC geht, dann hätten sie 18 plus 6 sind ja, 24 dann, von 41. Wenn sie mit den Sozialisten zusammengeht, ja, dann reicht es. Ja. Das ist das Einzige, was sie machen kann. Also aus dieser Logik heraus. Gut, und dann, was auch noch dazu kommt, jetzt geht es natürlich schon wieder los, bei der Basis, also bei den Leuten von Barcelona en Comú selber, die einen würden vorziehen, mit dem ERC-Kandidaten zusammenzugehen, die anderen würden vorziehen, mit den Sozialisten zusammenzugehen. Also das ist noch lange nicht gegessen, wie das am Ende ausgeht. Ja, das ist eine Zerreißprobe. Das zerreißt in jede Richtung. Das heißt, diese transversale Blockbildung, einmal zwischen Separatismus-Anhängern und Identitären, denen es ja gelungen ist, auch die linke Bewegung zu spalten, die wiegt natürlich sehr, sehr schwer. Und die hat natürlich auch die Amtszeit von Ada Colau zu einer kleinen, könnte man sagen, fast parlamentarischen Hölle gemacht, weil sie musste immer zwischen diesen beiden identitären Blöcken regieren. Sie musste immer Konzessionen oder Erklärungen und Gesten hin zum Katalanismus machen und gleichzeitig auch immer betonen, dass sie selber keine identitäre Katalanistin ist, die sich von Spanien abspalten will. Das musste sie immer wieder erklären und dafür bekam sie immer wieder von beiden Seiten eine Keule. Und was auch interessant ist, alle diese Leute, die jetzt sagen, ja, Zerreißprobe, guck mal, wenn die mit denen geht, die haben gemeinsam, ich zähle mal auf, CIU, Ex-CIU-Leute, ERC haben gemeinsam mit Ciudadanos und PSC und CUP 28 Mal gegen Ada Colau im Stadtparlament gestimmt. Die haben eine große Koalition gegen Ada Colau hingekriegt. Die waren sich einig gegen Ada Colau. Wenn die jetzt ankommen und sagen, ja, guckt mal, das kann sie aber jetzt nicht machen, mit denen oder mit denen gehen, dann soll sich mal überlegen, mit wem die 4 Jahre beziehungsweise die letzten 3,5 Jahre gegangen sind, nachdem Ada Colau eben den Pakt mit den Sozialisten hier aufgekündigt hatte. Das sollte man bedenken und das sollte man wirklich vor Augen haben, wenn man die heuchlerischen Worte dieser Leute hört. Außerdem geht es darum, eine Stadt zu regieren und nicht sein Programm durchzusetzen. Gut, dann würde ich sagen, ein kleines Lied ein kleines Liedchen und dann bringen wir direkt noch Kino. Liebesbriefe. Wir sitzen in Tiny's Coffee Shop, Ecke Sunset und La Brea in Hollywood. Und das Mädchen fragt mich über ihren Fruchtsalat und meinem Hangover. Wann hast du deinen letzten Liebesbrief bekommen? Liebesbriefe. Liebesbriefe. Ich huste in meine Kaffeetasse und sage, keine Ahnung, muss lange her sein. Er bekommt schon Liebesbriefe, wenn er nicht selbst welche schreibt. Sie wirft mir einen ihrer schrägen Blicke zu. Liebesbriefe. Die Serviererin stellt meine Rühreier auf den Tresen. Ich versuche, den Kaffee im Magen zu holen. Sie erzählt mir von dem Typ, der ihr Liebesbriefe schreibt. Dabei kenne ich ihn nur flüchtig. Der Bastard, denke ich, macht sich's verdammt leicht. Liebesbriefe. Liebesbriefe. Ich sehe mich im Spiegel. Unrasiert, verkatert. Seit 4 Jahren kein Liebesbrief, seit 4 Wochen kein Gedicht. Ich sage nichts, stochere im Rührei. Es gibt nichts zu sagen. Liebesbriefe. Liebesbriefe. Dann gehen wir rüber ins Stardust Motel und ich hocke mit dem ersten Bier des Tages vor der Schreibmaschine und warte auf die Liebesbriefe und die Gedichte. Aber sie kommen nicht. Nichts kommt. Nur der Smog über L.A. und die Ölpest im Meer. Escoltant Niemands Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Ein Veranstaltungshinweis. An diesem Freitag, dem 7. Juni um 19 Uhr in der Canbatio, Block 11, in der Calle Constitución 19, in La Bordeta Sanz, gibt es eine Veranstaltung, die heißt Debatte um Mietshäusersyndikat, Projektion, Debatte, Mietshäusersyndikat contra la especulación inmobiliaria a Alemania. Da informiert dieses Mietshäusersyndikat über die Immobilienspekulation in Deutschland. Acare Satrak Cooperativa d'Abitace. Ich gebe mal die Internetadresse durch, wer sich da näher informieren will. Man geht zu Canbatio, canbatlo.org und dann kommt ein Schrägstrich. Man kann auch zu facebook.com gehen und dann zu Canbatio. Da findet man die Informationen. Also, wen dieses Thema interessiert und wer da Informationen braucht und vielleicht sogar Hilfe und Strategien, kann ich nur sagen, hingehen. Kino im heutigen Niemandsland vom heutigen Montag, dem 3. Juni 2019. Was gibt's da? Dreimal Kino. So viel heute. Hullo. Kino 1, beginnen wir wieder mit dem Goethe-Institut am nächsten Mittwoch um 19:30 Uhr. Wer, wenn nicht wir, so heißt der Film. Der ist von Andres Weyel und relativ neu, noch aus dem Jahr 2011. Das ist sein erster Kinospielfilm. Und es geht, wie in den letzten Wochen auch, so ein bisschen um das Thema Stadtguerilla, RAF in Deutschland. Und diesmal wieder ist die Hauptfigur Gudrun Enslin. Aber diesmal nicht als Begleiter oder Randfigur ihre Schwester, sondern ihr Novio, ihr Freund in den ganzen 60er Jahren, Bernward Vespe. Und dieser Regisseur, der hat also jahrelang recherchiert und Leute interviewt und so weiter. Und es geht eben um diese Zeit, wie bei dem anderen Film Bleierne, wie hieß der noch, die Bleierne Zeit, auch um die Elterngeneration, die bleiernen Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und also den Vater oder die Familie von der Gudrun Enslin kennen wir schon, so ein eher liberal gesinnter Pfarrer. Und jetzt aber der Vater besonders von ihrem Freund damals, Will Vesper, der war also ein ganz autoritärer Nazi, völkischer Schriftsteller und Antisemit. Und der hat seinen Sohn dann beauftragt, dafür zu sorgen, dass seine Werke neu aufgelegt werden. Also deshalb gründen die dann einen kleinen Verlag, beziehen eine gemeinsame Wohnung und gehen dann nach Berlin. Und dort wird 67 dann ihr Sohn, also von Gudrun Enslin und diesem Bernhard Vesper, der Sohn Felix, geboren. Und dann aber passiert eben 67, Schar-Besuch, ohne Sorg wird von der Polizei erschossen, Radikalisierung der ganzen Bewegung, und sie lernt Andreas Bader kennen, haben sie dann noch Zeit für ihren kleinen Verlag, zum Beispiel Reden von Stokely Carmichael zu übersetzen, der einer der Begründer der Black Panther Partei. Und dann Kaufhaus, Brandstiftung, Prozess, Untersuchungshaft, Flucht in den Untergrund und so weiter. Und also, aber das Interessante bei diesem Film ist, dass der eben gerade nicht anfängt da und dann anhand von konkreten Geschichten die Radikalisierung schildert, sondern, wie er selber sagt, der Regisseur, er will zurück in das Ursachengestrüpp, also die Eltern, die den Nationalsozialismus nicht aufgearbeitet haben, und auch die Rolle von Mann und Frau bei den Eltern. Also ähnlicher Ansatz wie bei dem Film von Margarete von Trotta, aber provoziert eben auch zum Beispiel Überlegungen, warum gerade die Tochter aus der liberaleren Familie sich für den bewaffneten Kampf entscheidet und der Sohn von diesem strammen Nazi nicht, der beginnt am Ende Selbstmord. Also das ist am Mittwoch im Goethe-Institut. Okay, weiter. Was noch? Film 2, das ist jetzt nicht das Goethe, sondern das Institut Français in Barcelona. Das ist am Samstag um 20 Uhr. Und zwar ist es da oben an der Ecke Aribau con Diagonal in der Carré de Moya Nummer 8. Samstag 20 Uhr. Der Film heißt Dark Room, tödliche Tropfen. Der Regisseur ist Holger Mischwitzki, besser bekannt unter dem Namen Rosa von Braunheim. Und der Film ist brandneu von diesem Jahr. Also da geht's drum, zwei Freunde, zwei Schwule, einer ist Lars, ein Krankenpfleger aus Saarbrücken, geht mit seinem Freund Roland nach Berlin. Sie beginnen dann eine Wohnung zu renovieren, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Was aber Roland nicht ahnt, ist, dass Lars im Berliner Nachtleben beginnt, mit gefährlichen Drogen zu experimentieren. Also es geht zurück auf einen Kriminalfall, der tatsächlich den es gegeben hat. Und Rosa von Braunheim ist einer der wichtigsten Begründer der Schwulenbewegung in der Bundesrepublik, berühmt geworden mit seinem Film von 1971, mit dem Titel Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Dieser Film wird aufgeführt, also da im Institut Français, innerhalb vom Festival de Cine LGBT Fire heißt das. Und Rosa von Braunheim stellt dann den Film selber vor, ist eingeladen. Und das wird am Samstag um 20 Uhr stattfinden, allerdings 7 Euro Eintritt. Das kann man ja wohl verkraften. Ich bringe kurz zwischendurch auch ein und dann kannst du deinen dritten Film loswerden. Ein Film, den ich empfehle, besonders allen Fußballfans, der heißt Trautmann. Trautmann. Markus Rosenmüller verfilmt die Geschichte des Fußballers Bert Trautmann, der als misstrauisch beäugter Kriegsgefangener auf der britischen Insel landet und dann dort zum gefeierten Torwarthelden von Manchester City aufstieg. Der Film beginnt mit der Gefangennahme des Trautmann, des jungen Mannes, und kommt dann in ein englisches Gefangenenlager, und da wird man schnell auf ihn aufmerksam, weil er ein sehr guter Torwart ist. Und die Engländer, fußballverrückt wie sie sind, genau wie die Deutschen, vergessen halt dann für eine Weile ihre Feindschaft und fangen an, den Trautmann in ihre Fußballmannschaften einzubauen. Abstieg bewahren! Hier geht's nicht um Fußball, Dad. Er ist ein verfluchter Nazi. Er hat wie alle seine Hand zum Gruß gehoben und Heil Hitler geschrien. Aber wahrscheinlich hättest du deinen auch gehoben, um die Mannschaft vor dem Abstieg zu bewahren. Man hört schon, der Ton ist locker und flott. Eine Dosis Humor ist da auch drin. Vergessen? Statt zum Tanzen zu gehen, mussten wir unsere Abende im Luftschutzkeller verbringen. Ich hätte lieber mit dir getanzt, als auf dem Schlachtfeld zu stehen. Fußball ist auch eine Art von Tanz. Ganz sicher nicht. Es ist absolut barbarisch. Gut, der Film ist nicht mehr ganz neu, der ist von 2018, der ist schon ein paar Monate alt. Ihnen wurden mehrere Orden verliehen, unter anderem das Eiserne Kreuz. Du hast das Eiserne Kreuz. Das bedeutet nichts. Wie soll das mit uns sonst funktionieren? Du musst mir vertrauen. Trout the Crowd. So beschimpften die Fans Bert Trautmann, als er zum ersten Mal als Torwart von Manchester City aufs Feld kam. Mehr als 20.000 Demonstranten protestierten 1949 gegen den Vertrag mit dem deutschen Fußballer, der als Kriegsgefangener auf die britische Insel kam und in, Achtung, 590 Spielen vom verhassten Feind zur gefeierten Fußballlegende aufstieg. Gut, ich empfehle diesen Film also. Der ist eine Koproduktion Deutschland-Großbritannien. Regie führt Markus Rosenmüller. Markus Rosenmüller hat auch das Drehbuch geschrieben. Schauspieler sind Alexander Berner mit Gerd Baumann, Johannes Sternnagel und viele, viele andere. Der Film dauert 120 Minuten und wie gesagt, für Fußballfans bestimmt ein Filmvergnügen. Werner, was hast du noch auf dem ja. Tisch liegen? Noch ein Film, diesmal weder Goethe noch Institut Français, sondern Kino, und zwar in den Cinemas Girona, am nächsten Sonntag, nachmittags um 4 Uhr. Kaddish para un amigo. Kaddish für einen Freund. Sehr guter Film. Ich habe den damals schon im Kino, in einem anderen Kino gesehen. Und also da geht es um einen 14-jährigen Ali, der ist aufgewachsen in einem Flüchtlingscamp für Palästinenser im Libanon, wo er dann quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat, dass man die Juden hassen muss. Dann kommt er mit seiner Familie nach Deutschland, nach Berlin, diese bekannten Wohnblocks, wo es viele Immigranten gibt, und dann so kleine arabische Gangs von arabischen Jugendlichen eben im Stadtteil, und da möchte er jetzt dazu stoßen zu denen, aber die verlangen von ihm als Aufnahme Ritual eine Mutprobe, und das ist die Wohnung von einem anderen Nachbarn, von einem 80-jährigen oder sehr alten Juden aus Russland aufzuknacken, diese Wohnung. Und das macht er dann auch, und die anderen, die gehen dann rein in diese Wohnung und hauen alles kurz und klein. Jetzt, weil der ältere Herr dann, der einzige, den er erkennt, ist Ali, und zeigt ihn bei der Polizei an. Jetzt wird er natürlich, besteht die Möglichkeit, dass er verurteilt wird und dass seine Familie wieder in Libanon deportiert wird. Und jetzt muss er sich also irgendwie diesem alten Juden annähern, um die Sache irgendwie zu regeln. In diesem Kino muss man normalerweise Eintritt bezahlen, nicht sehr teuer, Cinemas Girona. Und in diesem Fall kann man aber umsonst reingehen, weil der Film wird auch aufgeführt im Rahmen vom Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores. Sowas gibt's also auch. Und da muss man dann irgendwie auf die Website gehen und sich dann anmelden, und dann kann man umsonst reingehen. Danke für die Information, Werner. Eine schöne Woche wünschen wir dir. Tschüss. Ich dir auch und allen Hörerinnen und Hörern. Und dann machen wir es wie heute. Dann kommen wir nächsten Montag wieder hierher. Na gut. Ich verabschiede mich mit zwei Sätzen. Einer ist ein Aphorismus von Marie von Ebner-Eschenbach, die sagt: Jeder Mensch hat ein Brett vor dem Kopf. Es kommt auf die Entfernung an. Und der zweite Satz ist: Bravo, Jürgen Klopp, Hut ab, aber schön war's nicht. Eine wunderschöne Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Damen und Herren. Wir stellen die Sendung übermorgen in den Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Machen Sie es gut, bleiben und werden Sie glücklich. Agur, adeo, goodbye, tschüss. Astronaut muss los, der Astronaut muss weiter. Wird man sich jemals wiedersehen? Man weiß es nie genau. Auf dem Raketenbahnhof wird man den nächsten Flug lebendig überstehen, oder verbrennt mein Raum. Schiff im Feuerball. Wenn Trümmerteile vom Himmel fallen, dann musst du wissen, du warst von allen. In irgendeinem Sternental geh ich als Staub, komm nieder, sehen uns vielleicht nie wieder. Küss mich ein letztes Mal. Küss mich ein letztes Mal oder verbrennt mein Raumschiff im Feuerball, wenn Trümmerteile vom Himmel fallen, dann musst du wissen, von allem meine Größte. Gleite als Sternenstaub, dann mit dem Sonnenwind, so lange durch das All, bis ich dich wieder finde.